Die deutsche Gesamthaftung. Risiken und Wahrscheinlichkeiten. Die Statik der unterschiedlichen Bürgschaften, Garantien und Vorleistungen erinnert ein bisschen an die Statik der Eissporthalle von Bad Reichenhall. Stürzt das Dach nicht ein, was jahrzehntelang der Fall war, so gibt es auch keinen Schaden. Stürzt es aber ein, so ist der Schaden riesengroß. Es gibt nur keinen Prüfstatiker, der die Wahrscheinlichkeit und die Kosten des Einsturzes für die Euro-Rettungsprogramme zuverlässig vorausberechnen könnte. Auch die Kernenergie lässt sich als Vergleich heranziehen. Befürworter von Kernkraftwerken wiesen jahrzehntelang darauf hin, dass das Risiko eines GAU, also eines größten anzunehmenden Unfalls, durch Kernschmelze extrem gering anzusetzen sei. Wegen dieser geringen Wahrscheinlichkeit sei deshalb auch nicht so relevant, dass ein GAU selber sehr gefährlich sei. Dieser Argumentation ist die Energiepolitik bis zu den Ereignissen von Fukushima im Wesentlichen gefolgt. Jetzt soll die Nutzung von Kernenergie abgeschafft werden, da ein GAU eben doch nicht so unwahrscheinlich und damit zu gefährlich ist. Als Hans-Werner Sinn im März 2011 erstmalig die Gesamtrisiken aus den unterschiedlichen Komponenten deutscher Garantien zusammenstellte, begegnete ihm die Politik ähnlich, wie man vor 40 Jahren mit den Kritikern der Kernenergie umging. Hier würden theoretische Risiken mit minimaler Eintrittswahrscheinlichkeit addiert. An der Rechnung selber, die das IFO-Institut regelmäßig aktualisierte, konnte aber letztlich keine sachliche Kritik geübt werden. Im Frühjahr 2012 sah die Rechnung für die anteilige deutsche Haftung perspektivisch wie folgt aus: 190 Milliarden Euro deutscher Anteil am ESM, 22 Milliarden in bar, 168 Milliarden als Garantien, 15 Milliarden Euro für IWF-Anteil am Rettungsschirm, 12 Milliarden Euro für Bürgschaften aus EU-Haushalt, EFSM, 253 Milliarden Euro für Bürgschaften für EFSF, inklusive 20% Aufstockungspotenzial, 2 Milliarden Euro für IWF-Anteil am Rettungspaket für Griechenland, 94 Milliarden Euro für EZB-Staatsanleihekäufe bei Ausfall der Krisenländer, 197 Milliarden Euro für Target-Verbindlichkeiten bei Ausfall der Krisenländer. Das sind zusammen rund 785 Milliarden Euro. Verluste in dieser Höhe würden anfallen, wenn das Eurosystem wegen der Zahlungsunfähigkeit einiger Mitglieder auseinanderbräche. Dann würden ja die Gesamtverluste der EZB unter jenen Mitgliedern aufgeteilt, die am Ende noch zahlungsfähig sind. Dieser Fall ist unwahrscheinlich. Im Augenblick ist das System so aufgestellt, dass ständig wachsende Tage-2-Salden der Südländer weiterhin durch das EZBS finanziert werden. Das erhöht zwar kontinuierlich die latenten Haftungsrisiken, aber das ganz große Risiko beginnt dann, wenn man versucht, diese Kette zu unterbrechen. Auch in einer Währungsunion gibt es nämlich nichts umsonst. Während ein Festkurssystem bricht, wenn das Zahlungsbilanzdefizit die Devisenreserven der Zentralbank aufgezehrt hat, so kann die Währungsunion zerbrechen, wenn die starken Länder sich weigern, ständig wachsende Defizite finanzschwacher Länder zu finanzieren. Weigern sich die starken Länder nicht, so werden sie durch ständig steigende Beistandslasten geschwächt, ohne dass dies den Defizitländern nachhaltig helfen würde. Stefan Homburg urteilt: Indem die europäischen Staats- und Regierungschefs den Vertrag brachen und das Beistandsverbot vom Tisch wischten, haben sie eine Büchse der Pandora geöffnet, die sich durch neue, strenge Regeln nicht wird schließen lassen. Daher wird die Verschuldung auf Jahre hin ein Dauerproblem Europas und eine Belastung der europäischen Beziehungen sein.